Kundgabe 3230. Empfangen durch Bertha Dudde am 23. und 24.08.1944. Dienen oder kämpfen. Verschiedener Zweck des Leides. Im Stadium der Willensfreiheit brauchte das Wesen den Gegner Gottes nicht zu fürchten. So es nur in der Liebe wandeln würde. Dann hat es ihn besiegt, weil der Gegner Gottes völlig machtlos ist gegen die Liebe. Also könnte sich der Mensch auch von Versuchungen und Anfechtungen freimachen, denn diese haben keinen Einfluss auf ihn, so wie er liebetätig ist. Letzteres aber ist vom freien Willen des Menschen abhängig. Und darum ist der Mensch selbst Anlass eines Erdendaseins, das entweder ständiger Kampf ist oder dienende Liebe. Gott ersieht das Herz eines jeden. Und er lässt über den Menschen das kommen, was er benötigt, wie er aber auch darben lässet, der seiner Hilfe, seines Trostes und seines Zuspruches nicht bedarf, weil er innerlich wider ihn ist, also keine Liebe übt, die seinen Gott zugewandten Willen bekundet. Liebe und Gott sind eins, und somit ist ein liebender Mensch auch mit Gott verbunden und muss nun dem Gegner Gottes überlegen sein. Ist der Mensch willig, sich in dienender Nächstenliebe zu betätigen, so wird er nicht so bedrängt werden von den Versuchungen der Welt. Er hat diese gewissermaßen schon überwunden. Was jedoch nicht ausschließt, dass er Leid tragen muss. Weil Leid nicht nur zu Gott hinführen soll den Menschen, der noch Gott abgewandten Willens ist, sondern weil es auch den Gott zustrebenden Menschen läutern soll. Doch empfunden wird das Leid in diesen zwei Stadien verschieden. Der erstere bäumt sich auf dagegen, weil er sich noch nicht beugen will unter eine Macht, die ihn im Lebensgenuss beschränkt. Er sucht noch die Welt und empfindet jedes Leid als eine Zurücksetzung, als ein mangelhafter Lebensgenuss und also einen Zwang, den er nicht anerkennen will. Und es kann sehr viel Leid benötigt werden, bevor er sich ergeben hat. Und ein solcher Kampf ist das Werk des Widersachers, der noch immer mit der Welt und ihren Freuden den Menschen zu gewinnen sucht, der ihm alle diese vor Augen hält, um sein Begehren danach zu verstärken und ihn also Gott abwendig zu machen. Ist der Mensch jedoch liebetätig, dann dient ihm das Leid nur noch zur Vollendung, zum Ausreifen seiner Seele. Dann hat der Gegner Gottes wenig Gewalt über ihn. Dann wird er weltabgewandt und durch das Leid schließt er sich immer enger an Gott an. Dieser Unterschied muss erkannt werden, wenn die Verschiedenheit des Leidens erwogen wird, wenn gute und schlechte Menschen davon betroffen werden. Menschen, die noch gänzlich Gott abgewandt sind und solche, die das Leid scheinbar nicht mehr benötigen, um ihn zu finden. Immer hat das Leid einen anderen Zweck, doch Endzweck ist der völlige Zusammenschluss mit Gott. Die größte Gefahr für den Menschen ist der Hang zur Welt und seine Lieblosigkeit, denn dann ist er noch ganz in der Gewalt dessen, der ihn verderben will. Und dann benötigt er scharfe Erziehungsmittel, um sich zu wandeln. Erst wenn der Hang zur Welt nachlässt, kann in ihm die Liebe sich entzünden. Und dann erst kann das Leid andere Formen annehmen, doch ihm nicht gänzlich erspart bleiben, solange die Seele nicht völlig entschlackt ist. Das Ausüben der Nächstenliebe ist darum ausschlaggebend für den Grad seiner Entwicklung. Es ist ausschlaggebend für die Tiefe des Leides. Denn wo die Liebe geübt und also Gott selbst ist, dort wird auch das Leid leichter tragbar sein, weil der Mensch die Kraftausstrahlung Gottes empfangen kann und so nach ihn jenes nicht niederdrückt. Er braucht nicht mehr zu kämpfen, sondern nur zu dulden und harren auf die Hilfe Gottes, die jedes Leid von ihm nimmt, so es an der Zeit ist. Dienen oder kämpfen muss der Mensch und zwar entsprechend seinem Willen und seiner Fähigkeit zu lieben. Und zwar entsprechend seinem Willen und seiner Fähigkeit zu lieben. Das Dienen wird ihm leicht fallen, Das Kämpfen jedoch große Kraft erfordern, will er nicht unterliegen der Macht, die alles anwendet, um seine Seele in die Finsternis zu ziehen und die so lange Einfluss auf den Menschen hat, wie er ohne Liebe dahingeht, weil er dann auch noch weit von Gott entfernt ist. Erst die Liebe macht ihn frei von dieser Macht. Erst die Liebe macht ihn stark, denn der liebende Mensch befindet sich im Verband mit Gott und bezieht von ihm seine Kraft, den Gegner Gottes zu überwinden. Amen.